I've seen more technology today than my entire life. I think it is great to see all those new inventions and new technology, and I'll be back. Thank you very much. Thank you. Er soll für gute Stimmung sorgen, jetzt wo der Wachstumsmotor Hightech ins Stocken geraten ist, und er spielt seine Rolle perfekt. Arnold Schwarzenegger, der kalifornische Gouverneur, gab der CeBIT heute Morgen ein wenig von ihrem alten Glanz zurück und ließ in Vergessenheit geraten, dass die Messe inzwischen nur noch halb so viele Aussteller hat wie zu Zeiten des Internetbooms 2001. Das Silicon Valley südlich von San Francisco gilt noch immer als gelobtes Land in der Branche, auch wenn hier langsam die Geldgeber für innovative Ideen rar werden. Vor allem bei umweltfreundlichen Technologien gebe Kalifornien den Ton an, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei ihrem zweistündigen Messerundgang. Kalifornien als Innovationsmotor ist uns allen bekannt, aber in das gesamte Denken der Innovation eingeflossen ist eben auch der sparsame Umgang mit den Ressourcen. Und das bedeutet insbesondere auch mit der Ressource Energie, Strom. Und hier haben wir einige beeindruckende Beispiele heute gesehen, wie wir durch vernünftiges Energiemanagement doch zwischen 30% und 50% des Stroms einsparen können. Schon heute ist die ITK-Branche für 2% des weltweiten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich. Laut einer Studie der Deutschen Bank steigen die Ausgaben für Energie in den Rechenzentren 8-mal schneller als die für Hardware. Und so geben sich die Hightech-Firmen auch in diesem Jahr umweltbewusst. Eine ganze Halle ist dem Thema Green IT gewidmet, nicht nur aus ökologischen, sondern vor allem aus ökonomischen Gründen. Auch für Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg ein Herzensanliegen. Der ganze Aspekt der Energieeffizienz, der uns Immenses abverlangt und wir gerade in diesem Bereich natürlich Potenziale auch sehen, was Strombeanspruchnahme und Ähnliches anbelangt, aber wo wir gerade über die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, auch hier Optimales herausholen können und hier auch die Kooperationsmöglichkeiten nochmal vertiefen sollten. Insgesamt wünschte sich der Wirtschaftsminister mehr Zuversicht in der Krise. Zuversicht, die offenbar der amerikanisch-österreichischen Mentalität entspreche. Mit ernsten Worten hingegen wandte sich der kalifornische Gouverneur gegen jede Form von Protektionismus in der Bekämpfung der weltweiten Krise. Es gibt einige Länder, die derzeit in den Protektionismus zurückfallen. Das haben wir in den USA bereits in den 30er Jahren gemacht und wir sollten nicht wieder in diese Richtung gehen, sondern aus den Fehlern lernen. In dieser Welt sollten wir die Verbraucher schützen und zwar so, dass sie alle Produkte kaufen können und nicht sie bestrafen für den Konsum aus dem Ausland.